Die Burgruine der Höhenburg Wernerseck bei Ochtendung in der Pellenz, unweit von Koblenz, gehört zu den eher unbekannten Burgruinen. Bauherr war der Erzbischof von Trier Werner von Falkenstein, der die Burg um das Jahr 1401 als Grenzfestung errichten ließ. Am selben Platz hatte bereits eine römische Befestigungsanlage gestanden, deren Überbleibsel einfach mit verwendet wurden. Eine Besonderheit der Burg Wernerseck war, dass fast ausschließlich der Burgturm bewohnt wurde. Dieser ist von einer fünfeckigen Mauer umgeben, auf deren Ecken sich kleinere Wehrtürme befinden. In ihrer aktiven Zeit wurde die Burg vorwiegend als Verwaltungssitz genutzt. Die Burgruine steht auf einem ca. 154 Meter hohen Felsen und wird an drei Seiten von der Nette umflossen. Vor einigen Jahren wurde der Wohnturm restauriert. In der Nähe der Ruine befindet sich ein Heiligenhäuschen. Man erreicht die Burg am besten von der Heseler Mühle aus, indem man dort die Nette überquert und dem Weg nach rechts für etwa einen Kilometer folgt. Die Burg ist nicht zu übersehen. Das Münster auf dem Maifeld. Die Pellenz ist eine Region voller Überraschungen. Kein Uneingeweihter würde in dem Pellenzstädtchen Münster-Maifeld eine domähnliche Kathedrale vermuten, mit einer Grundfläche von 51 x 29 Metern und einer Höhe von 40 Metern. Umso überraschter ist der Reisende, wenn er vor der Stiftskirche St. Martin und St. Zephyrus steht, die in der Zeit vor 1322 erbaut wurde. Der Vorgängerbau wurde spätestens 905 als Stiftskirche des gleichnamigen Klosters und nach 956 als Wallfahrtskirche errichtet. Im Inneren erstaunt vor allem die Weite des Innenraumes. Nach Münster-Maifeld gelangt man mit diversen Buslinien ab Koblenz, Main oder vom Bahnhof Hatzenport aus. Die Barockkirche von Saffig. Westlich von Koblenz, in der Pellenz, liegt die wenig bekannte Ortsgemeinde Saffig. Was ebenfalls nur wenige wissen, dort befindet sich mit der Kirche St. Cäcilia eine bemerkenswerte Barockkirche, die von dem bekannten Baumeister Balthasar Neumann geplant wurde. Im Inneren dominieren drei Hochaltäre vorne und im hinteren Teil mehrere Kristallleuchter. Direkt hinter der Kirche befindet sich der ebenfalls sehenswerte Schlosspark des im 19. Jahrhundert abgerissenen Saffiger Schlosses. Saffig erreicht man mit der Bahn ab Koblenz oder Andernach bis Pleit. Vom dortigen Bahnhof sind es etwa 3,5 Kilometer zur Kirche, die man zu Fuß oder mit dem Bus zurücklegen kann.